Wenn der Alltag dich wieder mal auffrisst, du nicht mehr weißt, wo vorn und hinten ist. Wenn dich niemand verstehen will und deine Welt steht niemals still. Wenn dich das Glück wieder mal verlässt, du fühlst dich müde und bist ständig gehetzt. Wenn dir die Zeit verloren geht und du denkst, es sei zu spät. Immer dann, denk daran, dass alles anders werden kann. Nimm dir Zeit zum Träumen, träum dich ganz weit fort. Bau dir deine Welt aus Sternenstaub und bleib ne Weile dort. Nimm dir Zeit zum Träumen, träum von deinem Glück. Flieg durch deine Wunderwelt und komm nicht so schnell zurück. Und komm nicht so schnell zurück. Wenn es nichts gibt, was dich noch glücklich macht, und du hast schon lang nicht mehr gelacht. Wenn keiner da ist, der dich hält, jedes Gefühl zu Boden fällt. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, und du vor deinem Scherbenhaufen stehst. Wenn sich kein kleines Licht mehr zeigt, dann ist es wieder mal so weit. Immer dann, denk daran, dass alles anders werden kann. Nimm dir Zeit zum Träumen, träum dich ganz weit fort. Bau dir deine Welt aus Sternenstaub und bleib ne Weile dort. Nimm dir Zeit zum Träumen, träum von deinem Glück. Flieg durch deine Wunderwelt und komm nicht so schnell zurück. Und komm nicht so schnell zurück. Werden kann. Nimm dir Zeit zum Träumen, träum dich ganz weit fort. Bau dir deine Welt aus Sternenstaub und bleib ne Weile dort. Nimm dir Zeit zum Träumen, träum von deinem Glück. Flieg durch deine Wunderwelt und komm nicht so schnell zurück. Und komm nicht so schnell zurück.